Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die amerikanischen Luftstreitkräfte haben ihre Einsätze gegen militärische Ziele in Nordvietnam heute verstärkt. Ebenso wie am Vortage trafen die Maschinen auf außergewöhnlich heftiges Abwehrfeuer. 3 Düsenjagdbomber gingen verloren. Bei Einsätzen über Südvietnam wurden 9 amerikanische Hubschrauber abgeschossen. Am Boden war die Gefechtstätigkeit heute gering, nachdem es gestern im zentralvietnamesischen Hochland zu heftigen Kämpfen gekommen war. Die Vietcong wurden dabei von regulären nordvietnamesischen Einheiten unterstützt. Die Vereinigten Staaten wollen heute versuchen, einen Forschungssatelliten auf eine Mondumlaufbahn zu befördern. Die Kapsel mit der Bezeichnung Lunar Orbiter ist mit 2 Fernsehkameras ausgerüstet und soll aus 45 Kilometern Entfernung zahlreiche Fotografien des Mondes liefern. Die amerikanischen Wissenschaftler erhoffen sich davon Angaben über geeignete Landeplätze für bemannte Raumschiffe. Der rotchinesische Ministerpräsident Chu Enlai und Außenminister Chen Yi empfingen heute den Sprecher der pakistanischen Nationalversammlung, der sich gegenwärtig an der Spitze einer Parlamentarierdelegation in Peking aufhält. Dem Empfang schloss sich ein Meinungsaustausch an, der nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Neues China in herzlicher Atmosphäre stattfand. Das Zentralkomitee der chinesischen KP hat in Peking ein 16-Punkte-Programm zur sogenannten Kulturrevolution veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem, künftig sollten alle Elemente vernichtet werden, die antirevolutionäre Standpunkte vertreten. Die Entlarvung könne in Zeitungen und Zeitschriften erfolgen. Die Aufgabe bestehe gegenwärtig darin, diejenigen Obrigkeiten zu kritisieren, die an bürgerlichen und reaktionären Lehren festhielten. Ferner wurde die Bildung eines Ausschusses der Konterrevolution bekannt gegeben. Er soll zur Vorbereitung eines Kongresses über die künftigen Aufgaben im Staat dienen.